Ich war beim Date, sie sagt, ich trink nur Wein. Ich nicke höflich und denk, das wird gemein. Zwei Gläser später, mein Blick wird schräg. Ich lese die Karte rückwärts auf dem Bierdeckel steht. Pegelweg, dann kommt der Kellner, fragt, was mir fehlt. Ich sag nix, ich hab nur den Fehler gemacht. Bier auf Wein, lass das sein. Bier auf Bier, das rat ich dir. Mit jedem Schluck wird's besser hier. Denn guter Rat kommt oft mit Bier. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Mein Festival, das Zelt war schief, doch ich war voll.